In der demokratischen Volksrepublik Korea werden zurzeit im Frühling viele Bäume angepflanzt. Die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas erhoben sich zur Wiederherstellung des Waldes und pflanzten in dieser Saison rund 230 Millionen Bäume von guten Arten an. Die Mitarbeiter und Werktätigen im Bezirk Südhamgyong pflanzten seit Beginn der Baumpflanzung im Frühling in rund 40 Tagen 72 Millionen Bäume an und die Werktätigen im Bezirk Gangwon bis zum 18. April über 52 Millionen und 390.000 Bäume. Landesweit wurden in Obstbauwiesen auf tausende Hektar großen Flächen 2,2 Millionen ertragreiche Obstbäume wie die Zwergapfelbäume angepflanzt.